Oh, antwortete George, mach du dir nur keine Sorgen. Wir sind alle einig. Erstens, hast du diese Kreuzfahrt verpfuscht. Du wirst nicht den Mut haben, das zu leugnen. Zweitens, ließest du den Feind für nichts und wieder nichts aus dieser Falle heraus, in der er saß. Warum wollten sie heraus? Das weiß ich nicht, aber es ist ziemlich klar, dass sie heraus wollten. Drittens, hast du uns versprochen, sie auf dem Marsch zu überfallen? Haha, wir sehen dich durch und durch, John Silver, du möchtest mit ihnen unter einer Decke spielen, das ist es. Und dann, viertens, mit diesem Jungen hier. Ist das alles? Fragte Silver ruhig. Jawohl, und wohl auch genug. Wir werden deinetwegen alle an den Galgen kommen und an der Sonne trocknen. Nun, dann hört mich an. Ich will auf diese vier Punkte antworten, auf einen nach dem anderen. Ich hab die Kreuzfahrt verpfuscht. So? Nun, ihr alle wusstet, was ich verlange, und ihr alle wisst, dass wir noch heute an Bord der Hispaniola wären, wenn es so gemacht worden wäre, wie ich es haben wollte, und dass alle am Leben gewesen wären, fidel und munter und mit gutem Plumpudding im Leibe, und im Schiffsraum hätten wir den Schatz gehabt beim Donner. Nun, wer war mir in meinem Wege? Wer zwang mich, der ich euer rechtmäßiger Captain war, das zu tun, was ich nicht wollte? Wer schickte mir den schwarzen Fleck an dem Tag, als wir landeten und begann diesen Tanz? Ja, ein schöner Tanz ist es, da gebe ich dir recht. Es sieht verdammt danach aus, dass es einen Hornpipe an einem Seilende im Execution Dock zu London der Stadt geben wird. Aber wer hat das gemacht? Das waren Anderson und Hans und du, George Mary. Und du, der du der Letzte bist von diesem Kleeblatt, du hast die Dolkers Unverschämtheit, hier aufzutreten und den Captain spielen zu wollen, du, durch den die meisten von uns kaputt gegangen sind? Beim Donner nochmal, das geht aber übers Bohnenlied. Silver machte eine Pause und ich konnte seinen früheren Kameraden und auch George am Gesicht ansehen, dass seine Worte nicht vergeblich gesprochen waren. »So viel für Nummer eins«, rief der Angeklagte und wischte sich den Schweiß von der Stirn, denn er hatte mit einer Heftigkeit gesprochen, dass das ganze Blockhaus dröhnte. »Oh, ich gebe euch mein Wort, es ist mir zum Ekel, zu euch zu sprechen. Ihr habt keinen Verstand und kein Gedächtnis, und ich möchte wissen, was ihr für Mittel gehabt habt, dass sie euch zur See gehen ließen. Zur See, ihr Glücksgentlemen, Schneider seid ihr, glaube ich.« »Mann, weiter, John«, sagte Morgan. »Sag den anderen deine Meinung.« »Oh, den anderen. Eine schöne Gesellschaft. Ihr sagt, diese Kreuzfahrt ist verpfuscht. Oh, wenn ihr begreifen könntet, wie sie verpfuscht ist, ihr würdet Augen machen. Ihr seid dem Galgen so nah, dass mir der Hals wehtut, wenn ich bloß dran denke. Ihr habt sie vielleicht gesehen, in Ketten hängend, Vögel um sie rumfliegend, und die Schiffer zeigen mit den Fingern nach ihnen, wenn sie mit der Ebbe auslaufen.« »Wer ist das?« sagt einer. »Das? Ei, das ist John Silver, ich habe ihn gut gekannt«, sagt ein anderer. »Und ihr könnt die Ketten rasseln hören, wenn ihr vorbeifahrt, bis ihr zur nächsten Barke kommt.« »Ja, so steht's mit uns, mit jedem Muttersohn von uns, dank ihm und Hans und Anderson und anderen von euch, die uns kaputt gemacht haben. Und wenn ihr wissen wollt, was ich euch zu Nummer vier zu sagen habe und über den Jungen da, herrje, Gott verdamm ich, ist er nicht eine Geisel? Sollen wir vielleicht eine Geisel totschlagen? So dumm sind wir doch nicht. Er kann vielleicht für uns das letzte Mittel zur Rettung sein. Sollte mich gar nicht wundern. Den Jungen totschlagen? Ich tu's gewiss nicht, Kameraden. Und Nummer drei? Oh, da ist eine Masse zu sagen zu Nummer drei. Vielleicht rechnet ihr das für nichts, dass ein richtiger Doktor, der auf Universitäten gelernt hat, jeden Tag herkommt und nach euch sieht, nach dir, John, mit einem Loch im Kopf, oder nach dir, George Mary, den das Fieber geschüttelt hat. Noch keine sechs Stunden ist es her, und dessen Augen noch in dieser Minute so gelb sind wie Zitronenschale. Und vielleicht habt ihr auch nicht gewusst, dass ein zweites Schiff kommt. Aber so ist es. Und gar nicht so lang wird's dauern, und dann werden wir sehen, wer froh sein wird, dass wir eine Geisel haben, wenn's soweit ist.